Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Thomas Küpers ist jetzt bei mir, auch bekannt. Twitter, vielleicht weiß der eine oder andere das, @Küppi2001. Ist hier auch Organisator der Euvicon in Essen. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ja, hallo, Thomas Küppers, 36 Jahre jung, Sozialpirat. Ja, ich musste überraschenderweise mich hier in die Organisation von der Euvicon mit einbringen, weil der Kai Götte, der viel in Vorarbeit geleistet hat, und das möchte ich hier nochmal ganz besonders lobend erwähnen, leider aus krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ich habe die Laura Schwarz-Blond hat ebenfalls eingesetzt, und wir haben dann hier zusammen diese Veranstaltung organisiert. Da waren natürlich noch ganz viele andere Leute drin, unter anderem der René, der Uwe, und jetzt ist noch die Martina hier, die Fledi, die die Finanzen super gemacht hat. Und das Orga-Team ist groß. Ist richtig groß. Ja, es läuft hier wie am Schnürchen, und das sollte man einfach mal erwähnen. Euer Team ist groß, das habe ich schon rausgefunden. Ich habe mit dem einen oder anderen auch schon gesprochen und werde mir auch gleich noch den einen oder anderen zur Brust nehmen. Wie waren denn so die Vorbereitungen? Was hattest du so für spezielle Aufgaben vorher zu erledigen? Also ich habe so primär mich drum gekümmert, dass das ganze Hintergrundzeug läuft. Das heißt, Anträge in den Bundesvorstand oder in den Landesvorstand gelaufen sind. Der Landesvorstand und der Bundesvorstand unterstützen das sehr stark. Also ich mache es jetzt mal sehr transparent. Also die ganze Presse und auch ein Teil der Veranstaltung, was die Schlafplätze und so, werden gedeckelt vom Landesvorstand Nordrhein-Westfalen. Hier einen schönen Gruß an den Landesvorstand und vielen Dank für die echt tatkräftige Unterstützung bei diesen ganzen Barcamps. Das finde ich echt toll. Dann wird hier aus dem Budget vom Johannes Ponada, ja, und vom Alios werden hier zum Beispiel die das Streaming wird zum Beispiel darüber gedeckelt, und auch wenn hier irgendetwas schief läuft, dann haben wir dann nochmal Zugriff auf die Budgets. Das finde ich auch total toll. Die unterstützen uns da jede Menge mit ihren Budgets. Und das habe ich die Anträge, das hat der Kai primär fertig gemacht. Ich habe ihm die vorgeschrieben und die übergeben und gesagt, wie das funktioniert. Ich habe das Orga-Team beraten, wie man so ein Barcamp halt hochzieht. Das fängt so mit so groben Sachen an, wie ich habe die Anträge jetzt an die Vorstände halt erwähnt. Dann geht das weiter natürlich über, wie organisiere ich so etwas, wann besetzt man Pressemitteilungen ab, muss man beachten, zum Beispiel Jugendherberge oder Hotel, wie organisiert man Sachen, welche technischen Voraussetzungen müssen wir haben. Wir waren hier vorher, haben nochmal die Location begangen, das haben wir mit dem Bundesbarcamp dann Gott sei Dank zusammenlegen können, haben dort genau abgeklärt, welche Räume zum Beispiel drin sind. Und einen Moment, Jungs, wir wollen da gleich einziehen. Ja, der Raum ist sehr groß, und wir haben hier die Europäische Wirtschaftskonferenz gerade, und es wäre super schön, wenn ihr euch einen Moment geduldet, dann können wir gleich vielleicht einen Raum tauschen oder sowas machen, weil wir haben einen kleinen Raum, und ich habe gesehen, dass der voll ist. Ja, dieser 104. Ja, wenn ihr euch vielleicht nochmal, ich muss euch ein kurzes Interview fertig geben, ja, und dann geht das. Kein Problem, das ist kein Problem. Ja. Kannst du ruhig drauf lassen, also. Ja, hier gibt es ja auch tatsächlich was zu arbeiten, da kann man ja ruhig mal. Ne? Ja, so, und das ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, so hier so ein bisschen organisatorisch, weil ich muss wirklich sagen, also wir steigern uns von Barcamp zu Barcamp wirklich eine ganz deutliche Steigerung. Ich habe schon fast ein bisschen Langeweile teilweise hier gehabt. Ich habe jetzt hier einen Raum dann hergerichtet, weil da hatten die anderen jetzt gerade keine Zeit, aber es läuft eigentlich schon alles super am Schnürchen. Die Jungs haben das alles hier im Griff. Ne? Zum Beispiel den Mirko, den habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen, kümmert sich hier ganz fantastisch um die Technik. Ne? Wir haben hier nochmal ein paralleles Intranet laufen. Hier ist Streaming, da sind der Malte und der Schmitti aus Berlin angereist. Ja, das sind so die Sachen. Dass man die Leute, also ich habe eine gute Vernetzung, was diese Barcamps hier, ich habe die richtigen Leute an der Hand, halt, der René ist ja Eventmanager und Eventtechniker, ja, wir haben Uwe hier für die Pressearbeit, ja, natürlich die Kontakte zur SG Presse, Martina ist hier, diese ganzen Klamotten, das muss alles hergestellt werden, und was ganz wichtig ist, ich möchte nochmal die Laura erwähnen, die hat wirklich sehr viel auch noch an organisatorischen Kram im Hintergrund gemacht, ne? Muss man einfach nochmal sehr lobend erwähnen, die hat sich da auch ganz schön reingehangen, ja, und Oh, so läuft so ein Team, so baut man sich dann so ein Ding hier voll, vielleicht so ein Barcamp voll. Und vielleicht noch erwähnen müsste, wir hatten noch ein bisschen Krempel. Es war leider, ist uns die Jugendherberge geplatzt hier. Das hat uns nochmal ganz schön Stress vor auf die letzten Meter verursacht. Okay. Ja, deswegen, aber da hatten wir Glück und Unglück. Weil bei einer Jugendherberge, die muss man vorher mieten und 6 Wochen vorher kann man eigentlich nicht mehr die Jugendherberge stornieren. Da muss man wenigstens den halben Preis, wenn man die Betten, die man nicht belegt hat, bezahlen. Und so haben wir das jetzt ganz gut hinbekommen. Wir sind halt hier in so ein jugendherbergsähnliches Haus am Rande von Essen gegangen. Dort schlafen dann Großteil der Leute und wir haben halt nur die Hälfte an Schlafplätzen, weil viele Leute sich ein Hotel in der Stadt genommen haben. Das haben wir gar nicht so vorgesehen. Und ja, da können wir dann auch nochmal Kosten sparen, ne? Und wir hoffen, dass wir möglichst auf keinen der Pötte zugreifen müssen. Vielleicht eine schwarze Null, das ist unser Ziel. Ja, immer grundsätzlich bei so einer Veranstaltung. Und schwarze Null erreichen, vielleicht ein gutes Plus. Es muss jetzt nicht so krass sein wie beim Barcamp Bundestag. Das kann ich hier Transparenz machen. Wir haben zwischen, wenn jetzt alle Sachen bezahlt haben, auch die Fraktionen und so, ungefähr 1.200 € plus gemacht, die dann zum Teil, weil wir nicht alle Spenden komplett zuordnen konnten, das ist dann wir gelten die als anonyme Spenden und fließen nicht in die Parteienfinanzierung ein, aber da ist dann schon der Großteil von dem Geld wird dann über die Parteienfinanzierung dann noch gedoppelt und fließt dann, in dem Falle war es dann das Budget vom Johannes dann nochmal zu. Ja. Hört sich doch gut an. Du hast gerade gesagt, ihr wollt nicht auf die Töpfe zugreifen. Sag vielleicht nochmal ein Wort zu diesem, ihr habt sozusagen eine Ausfallbürgschaft vom Landesvorstand bekommen. Ja, und zwar, man muss das ja vorher einreichen. Mhm. Das ist schlecht, wenn man, bei anderen Konferenzen ist das ja passiert, dass man dann nachher dann das Geld einreichen musste, dann macht man sich hier keine Freunde mit in der Partei. Wir haben zwei Strategien, um auch so bei so einer Konferenz auf Null zu kommen. Die erste ist, alle Kosten, die fallen, über möglichst Anträge bei den Bundesvorständen und Landesvorständen zu deckeln. Ja, also beim Barcamp Bundestag brauchten wir auf Null Topf zurückgreifen, wir haben alles aus eigener Tasche bezahlt. Und die zweite Strategie ist halt, also die haben auch beim Barcamp Bundestag angewandt, ist, wie finanzieren wir so eine Sache? Wir benutzen halt, ich sage immer, das BGE-Prinzip. Ja, wir haben halt ein solidarisches Prinzip. Das bedeutet, jeder gibt hier, was er nach seinem Gutdünken geben möchte, an Geld aus. Das heißt, wir geben so drei Kategorien vor. Da gibt es halt einmal den Durchschnittspreis, es gibt einen verminderten Preis und es gibt die Möglichkeit halt so einen Unterstützerpreis zu zahlen. Und dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, die ist bestimme deinen eigenen Preis und da kannst du auch 0 € einschreiben. Das ist das wichtig uns, dass halt alle Leute hier teilnehmen können, partizipieren können, ihre Meinung kundtun können, ne? Wo wir noch dran arbeiten müssen, ist die Fahrtkosten. Da wird auch dran gearbeitet, aber das dauert noch ein bisschen. Das solidarische Prinzip funktioniert ganz gut. Die meisten Leute, gerade die Finanzkräftigen, die geben doch schon ganz erhebliche Summen dann, schleiern sich teilweise dann auch noch ein Hotelzimmer dazu. Da finde ich echt super. Und diejenigen, die dann wirklich schwächer sind, die zahlen halt weniger. Das kommt alles zusammen in einen Topf und da werden dann alle Sachen von geklärt. Aber man muss halt, weil man nicht genau hundertprozentig vorher bestimmen kann, was dabei rauskommt, natürlich Anträge stellen und damit die Kosten halt gedeckelt sind. Und das sind so diese Basic-Sachen, die man halt machen muss. Neben der Location, neben dem Organisatorischen, wer macht was. Ja, was hier zum Beispiel super gelaufen ist, die Laura hat sich da und ganz, der Arne, der Gill und der Thomas, die haben sich da super reingehangen, das Programm hier zusammengestaltet. Ja, der Andreas Graf läuft zum Beispiel hier rum, der macht die Panel-Org, das funktioniert wunderbar. Ja, also super. Ich muss die Leute alle wirklich loben, wie am Schnürchen. Und ja, dann kann man halt auch so eine 100-Leute-Veranstaltung, wo es auch 5 Panels gleichzeitig teilweise ablaufen. Also was heißt ein Panel? Das sind halt so Treffen, diese Konferenzen, kleine Konferenzen, ne? So Unterkonferenzen laufen hier halt in 5 Räumen ab. Da wird dann halt über zum Beispiel Grundsatzprogramm Europa, Grundsatzprogramm Wirtschaft, da stellen die Leute ihre Anträge vor. Die diskutieren. Hier werden auch wahrscheinlich neue Ideen halt entstehen zum Thema Europa. Von der Konferenz erwarten wir halt, dass halt hier schon ein sehr, sehr genaues Bild entstehen könnte, wie unser nächstes Wahlprogramm im Bereich Europa und Wirtschaft aussehen könnte. Also ne, das muss ja erst von der Basis beschlossen werden. Ja, ich sage immer, die Basis ist unsere interne Qualitätssicherung. Die sorgt dafür, dass wir super Anträge durchkommen. Und das hat bislang immer ganz gut funktioniert. Ja, gerade auch in Vorbereitung Bundesparteitag im November. Ja. Da hofft man auch, dass man dann gute Anträge hier dementsprechend vorbereiten kann. Jetzt interessiert mich noch, man wacht ja nicht morgens auf und sagt sich, ach, ich organisiere jetzt einfach mal die EUWICON. Wie kam es dazu? Bist du grundsätzlich, organisierst du mehrere Veranstaltungen oder bist du extrem nah an Europa und Wirtschaft gebunden? Ich habe im Live-Rollenspieler schon viele Veranstaltungen organisiert. Also ich bin leidenschaftlicher Live-Rollenspieler und wir haben dort schon Großveranstaltungen auf einer Burg mit über 200 Leuten veranstaltet. Also Live-Rollenspiel ist, man überlegt sich eine fiktive Rolle, ja, und die verkörpert man dann selber und dann gibt's halt so einen Schnitzeljagd-ähnlichen Plot und vielleicht noch ein paar Schlachten und man spielt halt sozusagen Herr der Ringe in der Realität, ne, oder im Live-Rollenspiel nennt man das. Und da haben wir schon diverse große Veranstaltungen organisiert. Da haben wir auch schon das ein oder andere Lehrgeld bezahlt, ja. Und das mache ich so seit mal so über 10 Jahre jetzt. Und ich bin unter anderem auch im sogenannten Drachenfest dabei. Das machen Freunde von uns. Das Drachenfest ist eines der größten europäischen oder wenn nicht sogar das größte. Das wechselt immer mit einer anderen Veranstaltung. Live-Rollenspielveranstaltung in Europa, die in Diemelstadt bei Kassel mit über mindestens 2500 Leuten, eher schon 4500 Leuten macht. Und wenn man da, weiß man dann schon so ein bisschen, was da so funktioniert. Man weiß, dass man sich unterordnen muss, ins Team einfügen muss, ja. Das zweite, was man halt weiß, man kennt halt schon die diverse Tricks und das Planung geht über alles. Also man kann da nicht ganz rangehen. Man muss das sehr aktiv vorplanen. Man muss auch Notfallpläne haben. Also wenn jetzt mal was passiert hier, ja, da gibt's halt auch eine gewisse Hierarchie. Das weiß ich, dass es bei Piraten nicht so gerne gesehen wird, aber ganz klar, muss innerhalb von ein paar Minuten jemand entscheiden, ja, und was dann zu tun ist. Also wenn hier zum Beispiel ein Brand losläuft, ja, dann Leute alle raus oder hole ich einen Feuerlöscher, ne, da muss jemand dann einen Überblick haben. Das ist in diesem Falle meine Aufgabe. Und den Rest machen wir halt demokratisch, ne? Also wir hatten zum Beispiel so eine recht harte Diskussion. Wir hatten halt unter die E-Mail drunter geschrieben, so ein Antidiskriminierungsbalken. Ich habe das gesehen, bin ich auch ganz transparent drin, gesehen, dass ich es ungern sehe, dass man in E-Mails so reinschreibt, bitte benimmt euch nicht wie Kinder, ja, weil wir haben hier mündige Menschen zu tun. Auf der anderen Seite akzeptiere ich halt zum Beispiel auch das Argument, was halt zum Beispiel von Laura dagegen gekommen ist, ja, dass man so eine Diskriminierung dagegen aktiv kämpfen muss, dass in eine E-Mail reinkommt. Wir haben darüber abgestimmt. Ich habe dann zum Schluss gesagt, jo, mach mal so. Und dann ist die Sache gegessen. So, das demokratisch läuft es, ja, aber auf einer Veranstaltung muss es auch eine gewisse Struktur geben, zu machen. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum ursprünglichen Frage. Das habe ich halt alles im Live-Rollenspiel gelernt. Hier auf der Piratenpartei haben wir halt im Februar die BGE-Veranstaltung mit Olaf und Marina in Fellbad geplant. Die ist ja hier auch über die Verteiler gegangen. Leider war damals keine Presse drin. Weil da wissen wir zum Beispiel noch nicht, wie das mit der Pressemitteilung ging und da waren wir viel zu spät dran und so. Das sind halt alles so Lernsachen, die man da bezahlt, Lerngeld, was man da bezahlen muss. Und wir waren dann, das war die erste Veranstaltung, dann habe ich dann dieses Sozialcamp organisiert, da war ich auch, das war eigentlich relativ locker, weil wir haben noch kein solidarisches Prinzip eingeführt, dann hat man das schon gemerkt. Man muss halt aufpassen mit dem Geldbeträgen, ja. Gerade hier Unperfekthaus kostet 46 Euro für die Leute, für das ganze Wochenende, wenn sie mit Essen haben, dann waren die Leute drin, die hatten kein Geld für das Essen, um sich zu holen. Da haben wir dann hier noch so eine Umlaufkasse halt aufgestellt, beziehungsweise hatten wir vorher schon geplant und dann hatte das in die Umlaufkasse angeplant, haben die Leute ein bisschen Geld reingetan, damit hier jeder sein auch hier das Essen bekommen konnte, konnte sich rausnehmen. Das funktioniert zum Beispiel gut. Und darüber hinaus haben wir dann das solidarische Prinzip halt entwickelt. Ne? Da ist halt Johannes Bonada, der Klaus Sommerfeld, meine Wenigkeit Uwe Stein, ja, wir haben das und der René Grebin für das Barcamp Bundestag dort gemacht. Und ja, jetzt läuft das so weiter, es entwickelt sich halt immer weiter. Wir haben jetzt eine Struktur, ein festes Team, Leute, wie gesagt, es läuft alles automatisch, weil man weiß halt, was man. Das ist halt Erfahrung. Und ja, so eine politische Veranstaltung, das ist jetzt ein Abschluss, ist auch nicht so weit weg von einer Live-Rollenspielveranstaltung. Einziges, was man noch dazu setzt, hat Presse, weil ja, die Live-Rollenspieler wollen gerne ungern Presse drin haben. Ja, ja, ja. Du bist ja eher Sozialpolitiker, richtig? Ja, also mein Primärfeld ist Sozialpolitik. Ich habe natürlich noch beruflich bedingt noch Expertisen im Gesundheitssektor. Ja, ich mache Arzneimittelsicherheit. Ich kenne mich in klinischen Studien auf. Ich habe Behördenkommunikation gemacht. Also hier konkret ans BfArM, ans Bundesamt für Arzneimittelsicherheit, welches in Bonn lokalisiert ist. Da habe ich damals beruflich berichtet. Da erhöhe ich dann zum Beispiel bei den Gesundheitspiraten, zum Beispiel Julia, die hat in Breite einen Antrag vor, da erkläre ich ihr, wie das mit klinischen Studien läuft. Umwelttechnisch, ich habe ja Chemie studiert, da ist das halt so, also ich habe einen Rettungshelfer und bin Labortechniker, das ist war so ein Bayer Inter, jetzt habe ich auch meinen Arbeitgeber verraten, egal, könnt ihr ruhig wissen, habe ich intern bei unserer Firma das drüber studiert. Und da kam, das war so ein internes Studium, Fernstudium, im Master-Bachelor-Studiengang ist das mit drin und die IHK hat dann Abschluss gemacht, weil das ganz andere Anforderungen hatte als ein regulärer Studiengang. Und darüber hinaus habe ich halt dann viel auch 10 Jahre chemische Industrie gearbeitet. Ja, jetzt mache ich eher Bürosachen, ne, und im medizinischen Bereich. Und das ist halt Vorteil, diese Kompetenz kann ich dann halt eingeben. Ich weiß zum Beispiel über Europa, wie das zum Beispiel da die Arzneimittelregulierung läuft, was die EMEA momentan macht. Die macht gerade zum Beispiel Transparenz, arbeitet die sehr stark. Das kann ich auch noch rein mit in die Partei bringen. Aber primär geht es um Sozialpolitik. Da arbeiten wir momentan ganz hart am Programm. Ich habe auch Erfahrung mit zum Beispiel Leiharbeit, auch Thema Mindestlohn bin ich drin. Ich bin ein starker BGE-Befürworter. Sehe das als sicherlich eine der Zukunftsvisionen, die wir anstreben müssen. Sozialpolitik. Ja. Was glaubst du, wird es da in der Form auch mal was Ähnliches geben wie die Eurekon, also Sozialkon oder so? Ja, es gab ja das Sozi-Camp oder Sozialcamp. Ja, das war das Start-up im Sommer, ja, im Juli haben wir es gemacht. Und wir werden ein weiteres bringen, aber nach dem Bundesparteitag. Der Hintergrund ist, wir müssen wissen, welche Anträge jetzt von uns durchgekommen sind. Mhm. Und da wird es dann konkret drin gehen, welche Strategien wir zum Bundestagswahlkampf legen und was wir noch nachlegen müssen. Wir werden ja dann sehen, der erste Bundesparteitag, der wahrscheinlich in Bayern stattfinden wird, oder ist schon klar, ich meine, wird wahrscheinlich in Bayern stattfinden, wird programmatisch sein. Das heißt, wir werden dann direkt, nachdem wir hier uns ein bisschen erholt haben, zu den nächsten Anträgen übergehen. Das dauert ja immer, ne? Also so ein Vierteljahr muss man mindestens einpacken, das ist schon fast zu wenig, ja? Ja. Und da werden wir uns dann stärker dann die Themenfelder, die jetzt nicht durchgekommen sind, wo dann die Basis gesagt hat, halt, das wollen wir nicht, bitte arbeitet weiter dran, ja. Oder wenn sie es ganz abgelehnt haben, keiner sich dafür gewählt hat, dann muss man das natürlich auch droppen, dann muss man neue Strategien entwickeln. Da wollen wir dann nochmal ran und das müssen wir auf dem. Aber primär geht es um zum Beispiel um Wahlkampf, weil soziale Gerechtigkeit ist eins der Hauptthemen, weswegen die Piratenpartei gewählt wird. Wir werden gewählt wegen Transparenz, wegen Bürgerrecht und Bürgerbeteiligung, ja, und wir werden wegen sozialer Gerechtigkeit, Sozialprogramm gewählt. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade dann also ein Sozialcamp auch gerne angenommen wird und auch viel viel diskutiert wird. Das Sozialcamp, war das auch über 2 Tage? Ja, das war hier, ja, okay. Hier auch im Unperfekthaus. Wir hatten allerdings so 85 Mitglieder. Für Sommerferien fand ich das schon ganz passabel, war super. Ne? Und wir haben hier wirklich hochprofessionell dann mehr nicht an Anträgen gearbeitet, sondern wir haben uns hier diverse Vorträge angehört und draußen sehr viele Strategien entwickelt. Ja. Und was ganz wichtig war bei der BGE-Szene oder der Sozialpolitik-Szene bei uns generell ist, es gibt halt zum Beispiel in der BGE-Szene doch immer so Richtungen. Sollen wir mehr Modelle entwickeln oder mehr den Gedanken weiterbringen? Und da waren die Fronten ein bisschen verhärtet. Und mir ist das immer wichtig, dass man so etwas dann deeskaliert. Und über dem Treffen ist uns das sehr gut gelungen, sodass jetzt beide großen Räder, ja, in der BGE, parteiinternen Szene und auch, da waren viele Leute von extern auch bei, dass die so gleichmäßig rollen. Ja, das machen sie momentan. Manchmal kribbelt es noch ein bisschen, aber es funktioniert. Und vor allen Dingen war uns auch wichtig, die Piratenpartei darf sich nicht nur aufs BGE beschränken. Wir müssen auch auf die anderen Fälle dran. Also, ja, es gibt ja noch ein bisschen was drumherum. Ja, wir bereiten gerade 13 bis 15 Anträge zum Thema Leiharbeit vor. Ja, da geht es darum, was wir für die Leiharbeiter tun können. Das ist zum Beispiel die Forderungen, die aktuell im Programm drin stehen, etwas konkretisieren. Ja, wir stellen dort diverse Punkte vor und dass die Leiharbeiter gleich behandelt werden müssen, wie das mit dem Betriebsrat zu regeln ist, dass da sind nämlich zum Beispiel Verbesserungsbedarf. Dann geht es nochmal drum, zum Beispiel nochmal mit den Quoten, das nochmal genauer zu spezifizieren. Wir haben dort, das sind so viele Anträge, ich muss jetzt erstmal gerade alles durchgehen. Nein, du musst jetzt gar nicht. Eigentlich sind wir auch bei einem ganz anderen Thema. Ja. Ich fand das jetzt auch mal wichtig auf Sozial, aber wir müssen jetzt. Also der Leiharbeitssektor, das ist ein wichtiges Thema. Das wird ein immer größeres Problem. Wir müssen da jetzt ran. Und ich glaube, wenn wir das vorstellen, dann sind wir ganz weit vorne, weil die anderen Parteien haben eigentlich nichts in dem Sektor. Und, ne? Und wir sind da ein schönes Team, ja, was sehr rund ist. Ne? Wir haben also Leute von der Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, Betroffene, ja, Leute, die aus dem zwei Juristen sind mit drin aus dem Arbeits- und Sozialsektor. Und das macht dann schon Spaß. Da geht es halt um konkrete Paragraphen, da geht es darum, wie man zum Beispiel die Mitbestimmung, das ist ein ganz großes Thema vom Betriebsrat, da reguliert, welche Faktoren und Hauptgrund ist, wir müssen die Leiharbeit wieder dahin führen, wo sie hingehört, nämlich als Spitzenausgleich, ja, und nicht als Instrument, um hier Löhne zu unterbinden. Und das betrifft immer mehr Leute. Ne? Tut's auch, das stimmt vollkommen. Gut. Ich schlage vor, jetzt haben wir genug gequatscht. Ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt auch noch was zu tun hast. Ich danke dir für das Interview. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber ist doch ganz gut. Ja. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Wir können ja morgen nochmal, das würde mich interessieren, so ein Statement, wie war's, hat alles funktioniert, können wir ja morgen nochmal machen. Gerne. Und dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Abend. Ja, wunderbar. Gut. Vielen Dank und ich wünsche auch den Zuschauern einen schönen Abend oder schönen Morgen oder schönen Mittag. Ne? Den Zuhörern. Ja. Alles klar. Tschüss. Ja, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.